You know, Pastor Rob has been speaking about worship the last few weeks. Letzte Woche hat Pastor Rob über Anbetung gesprochen. Oh wait, let's just pray real quick. Wir beginnen mit dem Gebet. Dear Father, please bless these words and lieber Vater, segne diese Worte. Use them, please. Und verwende sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. So worship has been the theme the last couple weeks, in case you didn't notice. Also Anbetung ist ein Hauptthema die letzten Woche. Vielleicht hat das noch nicht bemerkt, aber doch. And Pastor Rob has really been trying to get this message through to you guys. Und Pastor Rob versucht wirklich diese Botschaft einfach rüberzubringen, dass sie euch auch erreicht. Because it's so powerful. Weil diese Botschaft so mächtig ist. Worship, when you really are full of worship. Wenn du wirklich voll der Anbetung bist. In the service also in your life. Im Gottesdienst, aber genauso in deinem persönlichen Privatleben. Then you it's the key to revival, you know, or one of the keys. Der Schlüssel oder einer der Schlüssel für eine Erweckung. And it's very very easy to worship in the good times. Und es ist sehr leicht in den guten Zeiten anzubeten. But very difficult in the hard times. Aber vielleicht sehr schwierig in harten Zeiten oder in schwierigen Zeiten. To worship in a hard time is something I experienced in the recent times. Anbetung in schweren Zeiten, persönlichen schweren Zeiten, ist etwas, was ich gerade in der letzten Zeit erlebt habe. The last time I was here, I told you all about my job and how I lost my job. Das letzte Mal, als ich hier stand, habe ich erzählt darüber, dass ich meine Arbeit damals verloren hatte. It wasn't so easy to worship then. Und in dem Moment war es nicht so leicht, da einfach anzubeten. But God recycled the situation. Aber Gott hat job. Diese Situation einfach ganz neu gemacht. Ich habe eine neue Arbeit. And it's more than I could have ever imagined, like it says in Habakkuk. Und ich habe mehr erhalten, als ich je mir hätte vorstellen können, wie es ja auch in Habakkuk so heißt. I got a new job and I love it and it's. Ich habe eine neue Arbeit und ich liebe sie. And you know, at my new job, by the way, they just had they paid thousands of euros to have these communication trainers come in. Sie haben bei meiner Arbeit haben sie also Tausende von Euro ausgegeben, um Kommunikationstrainer zu beschäftigen. And they trained us, you know. Und die haben uns trainiert. And it was so funny in the training because the lady she'd be speaking about something. Und es war so seltsam oder lustig in dem Training. Da gab es eine Frau, die sprach über etwas. And it was everything that Pastor Rob teaches us in our Next Generation meetings. Und es war eigentlich ziemlich genau das Gleiche, was der Pastor Rob uns lehrt im Next Generation Treffen. That we get for free. Was wir kostenlos bekommen. You know, she was like saying one thing, and I was like a one-minute manager. Sie sagte etwas. Es kam aus dem One-Minute Manager. The next thing I said, that's from the book Good to Great. Und das kommt aus dem Buch Gut zur Größe. You took those principles from Ken Blanchard. Und das kommt von Ken Blanchard, diese Prinzipien. So not only did I God recycle the situation, but God prepared me to go into my new job. Es ist nicht so, dass Gott die Situation einfach völlig neu gemacht hat, sondern Gott hat mich bereits vorbereitet für meine neue Aufgabe auf der Arbeit. Today's theme will be recycling. Also das heutige Thema, Recycling. These are really good, by the way. Die sind super, also kleine Werbeeinschaltung. You know, most of you probably have this at home, or you should. Jeder hat das sicherlich zu Hause oder ihr solltet so ein bisschen so etwas haben. A couple bags probably like this. You probably have one, which is for trash that you really throw away that can't be recycled. Okay, da gibt es verschiedene Mistkübel vielleicht für Sachen, die man wirklich nicht mehr recyceln kann. And you probably have a couple like this for recycling stuff. Und dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie Mistsäcke für Dinge, die man auch wiederherstellen kann, recyceln kann. In America, we're not so good as you Austrians. In Amerika sind wir da in dem Recycling nicht so gut wie ihr Österreicher. Most of the stuff tends to go here. Also meistens Sachen, wir hauen es einfach weg. But I have learned so much in these 4 years being the Tuma's Mistmann, Moonmann. Also ich habe so viele Sachen lernen können, da ich praktisch immer mich um den Mistkübel bei den Tumas kümmere. I have to say, I'm almost professional as a trashman. Als Mistmann bin ich jetzt fast professionell schon. Not only that, some of my best friends in Lab are the guys that work at the Mistplatz. Also meine besten Freunde in Lab sind auch Leute, die auf dem Mistplatz arbeiten. You know, in the old days, I remember when I was a kid, you know, if I got a hole in my underwear. Also früher, da habe ich mich erinnern können, da, wenn ich irgendwie ein Loch hatte, vielleicht in der Unterwäsche. I didn't throw it away, no. Ich habe das nicht weggeworfen, na. That became a rag. Das wurde zu einem Putzfetzen. I cleaned my bicycle with that. Und damit habe ich dann mein Rad sauber gemacht. Or how about those old milk bottles, you know, when the milkman would bring the milk to the door? Also früher, da gab es diese speziellen Milchpäckchen, wenn der Milchmann vorbeikam und sie vor der Tür brachte. What do? We recycled it. We put the bottles back, and the milkman took them and he reused them. Was haben wir da gemacht? Wir haben sie einfach zurückgegeben. Der Milchmann nahm sie wieder mit und er hat sie wieder verwendet. Nowadays we're much more advanced with our recycling. Also heutzutage sind wir jetzt sehr viel weiter fortgeschritten in unseren Recyclingbemühungen. We take old rubber shoes and old tires. Alte Reifen oder Schuhe, die Gummisohlen haben. We grind them up and we make these surfaces. For the playgrounds. Sie werden zermahlen und daraus entstehen Oberflächen, so Gummioberflächen, aus Tartan oder so etwas für die Spielplätze. You can recycle light bulbs, printer cartridges. Man kann alles, so ziemlich alles da recyceln, zum Beispiel Glühbirnen und solche Dinge. The point is, God is in the recycling business. Und der Punkt ist der, dass Gott auch praktisch in dem Recyclinggeschäft mittendrin steckt. And what we used to throw away, Dinge, die wir vielleicht früher weggeworfen haben, is reused. Wird wiederverwendet. And recycled. Und recycelt. Last year, 138 billion cans and bottles were thrown away and not recycled. Also 130 Milliarden, Billion? Mm-hmm. Billion. 130 Milliarden, billion. Milliarden, wirklich Milliarden Dosen sind irgendwo weggeworfen worden auf der Welt. And 425 per person per year, if you do the math. Und 425 pro Person pro Jahr, wenn man einfach die Mathematik dazu The other day I was going to work and I was in the U-Bahn. Anderen Tags ging ich zur Arbeit, ich war in der U-Bahn. And I saw this old guy, you know. Da sah ich so einen alten Mann. He was clearly homeless. Er war sicherlich obdachlos. And he was reaching into the trash can and he pulled out a Red Bull bottle. Und er griff da hinein in den Mistkübel, er holte da eine rote Flasche heraus. He unscrewed it. Er hat sie dann aufgedreht. He drank it. Und er trank daraus. And then he put it in his bag. Und dann nahm er sie hinein in seinen Rucksack. And why did he do that? Warum tat er das? Because he sees the value in the bottle. He knows he can get 9 cents for that bottle in Austria. Weil er sieht den Wert dieser Flasche, er weiß, da kriege ich 9 Cent für diese Flasche. You know, you take it to the Billa and you return it, you get 9 cents. Und er brachte sie zum Billa und er wusste, wenn er sie da zurückgibt, er kriegt dafür 9 Cent. It has value. Und hat das Wert für ihn. Or maybe you guys used to play that Coke game, you know, where they had the little codes written on the inside of the caps. Oder wer weiß, vielleicht noch von diesem Coca-Cola-Spiel. Da gab es so kleine Codes auf der Rückseite der Deckel und da gab es ein Spiel zu. And you go on the website and you check your code and see if you won something. Auf die Website, man schaut dann, ob man da vielleicht diesen Code gewonnen hat. Win a vacation or something. Vielleicht irgendwie einen Urlaub gewonnen hat. And recycling. That old man that I saw in the U-Bahn, he is God. Und dieses Recycling, dieser alte Mann auf der U-Bahn, der wusste, wie es geht. He is like God. Er ist darin auch wie Gott. God is a dumpster diving God, if you mean. Gott ist ein Gott, der praktisch mitten hinein in den Mist eintaucht. God just loves to dive into our trash in our life and take what he sees with value and reuse it. Er liebt es, da in den Mist unseres Lebens hineinzukommen, da herumzuschauen und dann zu gucken, was er wirklich verwenden kann. It's really about the way you look at your trash. Und da geht es eigentlich darum, wie betrachtet man diese Dinge, die wir vielleicht als Mist bezeichnen würden. And a lot of us, you know, he takes our situations of loss and pain and hurt and worrying. Und er nimmt genau diese Situationen, die für uns vielleicht wie ein Verlust erscheinen oder die sehr, sehr schmerzhaft sind oder die zerstörerisch waren. And he says, let me show you what I can do with that. Und er sagt zu uns, lass mich dir zeigen, was ich genau damit tun kann. Let me show you how I can reuse this in your life. Lass mich dir zeigen, wie ich das wiederverwenden kann in deinem Leben. And he can recycle anything. Und er kann alles da wieder neu machen. You know, my old company, I worked for a PC broker with Gerhard Hudelbusch. Also in meiner früheren Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, da habe ich für einen PC-Händler gearbeitet. And we used to get these, you know, what we did was we resold used computers. Und was wir getan haben, wir haben Computer eingesammelt und wir haben sie dann wieder verkauft. And we would get the computers in and with the good computers also came pallets of just junk, you know. Und wir würden sie wieder verwenden wollen, aber mit den guten Computern, die wir noch nutzen konnten, kamen auch ganze Paletten voll, der einfach nur Mist. And we're just going to throw it away, you know? Und wir würden es einfach wegwerfen. But then we get these guys from China and stuff. They say, no, we can use those. Give them to us. Aber dann gab es Leute aus China, die gesagt haben, na, wirf das nicht weg, wir können das noch verwenden. And they'd pay for them. Und die haben dafür bezahlt. And so what God's wanting to do is saying, hey, let me show you how I can use this situation in your life and reuse it. Und was Gott einfach sagt, hey, warte mal. Schau mal, wie ich die Situationen in deinem Leben verwenden kann. Und ich nutze sie wirklich. Are you suffering today? Erlebst du Leiden? Maybe you've lost your husband. Vielleicht hast du deinen Ehemann verloren. Maybe you've lost a kid. Oder vielleicht hast du ein Kind verloren. Maybe you're dying. Vielleicht bist du am Sterben. You know, last week on Thursday we had Thanksgiving. Letzte Woche, Donnerstag, war Erntedank, Thanksgiving in Amerika. Who knows what Thanksgiving is? Wer weiß, was Thanksgiving ist? Does anybody here celebrate it? Aber das hier gefeiert? God bless you. Gott segne euch für dieses Feiern. Yeah, in America we have this Thanksgiving. We give thanks once a year to everything that God's given us. In Amerika, da gibt es wirklich ganz ausgesprochen Thanksgiving, das heißt Erntedank, dass wir einmal im Jahr wirklich Gott Dank dafür geben, was er uns bereitet hat. And this year I'm most thankful for my mom. Und dieses Jahr bin ich einfach ganz besonders für meine Mutter dankbar. This Mother's Day I was up here and I shared about my mom, maybe some of you remember. Haben euch erinnert, Muttertag, da stand ich hier und ich habe über meine Mutter gesprochen. About how God healed her, you know. Ich habe darüber gesprochen, wie Gott sie geheilt hat. A few weeks ago my dad called me. Vor ein paar Wochen hat mein Vater mich angerufen. And I heard something in his voice. Und ich konnte etwas merken oder spüren in seiner Stimme. I said, Dad, what's up? Tell me, you know. Und ich fragte ihn nun, Papa, was ist da los? Sag mir bitte. He said, it's your mom. Er sagte, deine Mutter. She's not doing so good. Hier geht's nicht so gut. And he told me. Und dann sagte er mir, that she has the worst kind of cancer possible again. Dass sie die schlimmste Form von Krebs hat und dass es wiederum so ist. I just thought, why? Und ich frage mich nur, warum? Why, God? Gott, warum? She doesn't deserve it, you know. Die verdient es doch gar nicht. She's had such a hard life. Sie hat so ein hartes Leben erleben müssen. Why would you do this to her now? Warum muss sie das jetzt erleben? Warum machst du das? And she told me it's in her lymph nodes, in her lungs, in her liver. Sie sagte mir, es ist in ihren Lymphknoten, in ihren Lungen, auch in der Leber hat es sich ausgebreitet. And it's metastasized and she will die. Und das sind bereits Metastasen da. And I hit my knees, you know. Ich bin direkt auf die Knie. And I prayed. Ich habe gebetet. And I told her, you know, Mom, I want you to fight. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich möchte, dass du kämpfst. Doctors gave her 3 years. Die Ärzte, sie gaben ihr 3 Jahre. I said, I want you to fight. I want you to see my grandkids. Ich sagte nur, kämpfe. Ich möchte, dass du deine Enkelkinder siehst, meine Kinder. I want you to fight. I want you to fight for the rest of your life. Ich möchte, dass du kämpfst für den Rest deines Lebens, dass du kämpfst. She said, I have no hope. Sie sagte, ich habe keine Hoffnung. I told her, you know, Mom, don't worry, you know, it's going to be okay. Probably the rapture comes in the next 3 years anyways. Sagte, hey, mach dir keine Sorgen, Mama. Sorry, I didn't get this. Probably the rapture will come in the next 3 years. Die Entrückung wird kommen in den nächsten 3 Jahren. Mama, mach dir keine Sorgen. And or someone will have the cure for cancer, you know. Oder jemand wird irgendetwas entwickeln, eine Heilung für Krebs. But I told her to fight. Aber ich habe ihr gesagt, bitte kämpf. And sometimes we don't understand why God's doing things. Und manchmal verstehen wir nicht, warum Gott bestimmte Dinge tut. So this year I'm the most thankful that God's in control of my mom's situation. Und ich bin einfach total dankbar dieses Jahr, dass Gott einfach das Leben und die Situation meiner Mutter ganz unter seiner Kontrolle hat. But I believe 100% that God's going to redeem the situation. Aber ich glaube einfach 100%, dass Gott diese Situation erlösen wird. Why not? He's done it before. Warum nicht? Er hat es doch zuvor getan. Why shouldn't he do it again? Warum soll er das nicht wieder tun? We don't have a small God, guys. Wir haben keinen kleinen Gott. And Galatians 3:13 says we are redeemed from the curse. Galater 3:14 heißt, dass wir erlöst sind von dem Fluch. The only thing I can think is that he wants to do this with my mom so that she can reach people she never reached before. Einzige, was ich mir als Grund vorstellen kann, ist, dass er das eben mit meiner Mutter tut, auf dass sie Menschen erreichen kann, die nie zuvor von ihr erreicht werden konnten. You know, God can't help it. It's his character. He goes after the people he loves. Gott, er kann das. Das ist sein Charakter. Er geht den Menschen nach, die er liebt. He paid the ransom. Er hat das Lösegeld bezahlt. He can recycle this situation. Er kann diese Situation wieder ganz neu machen. You know what a ransom is? Wisst ihr, was ein Lösegeld ist? It's a price paid to redeem someone. Es ist der Preis, der bezahlt wird, um jemanden zu erlösen. Mark 10:45. Markus Kapitel 10 Vers 45. Christ paid the ransom for us. Christus hat das Lösegeld für uns bezahlt. We are redeemed. Wir sind erlöst. We are free. Wir sind frei. Free from what? Frei wovon? Free from the biggest misplatz there is. Wir sind frei von dem größten Missplatz, den es da gibt. We don't have to go there. Wir müssen da nicht mehr hingehen. No situation you're in is worthless, nothing. Es gibt keine Situation, sorry. No situation that you're in life is worthless. Keine Situation, in der du dich befindest, ist wertlos. The doctors are telling my mom. Die Ärzte sagen meiner Mutter. You only have 3 years left. Sie hätte nur noch 3 Jahre. She told me everyone she speaks to talks to her like she's already dead. Sie sagt, alle Leute, die mit ihr sprechen, die reden irgendwie mit ihr, als wäre sie bereits tot. But God's going to use her situation. Aber Gott wird ihre Situation verwenden. Either he's going to heal her or he's going to use her for his will. Entweder wird er sie heilen oder er wird sie verwenden zu seiner Herrlichkeit und seinem Willen. She takes that broken place. Und sie nimmt diesen Ort der Gebrochenheit, sie nimmt ihn ein. Of no hope. Ein Platz, wo es scheinbar keine Hoffnung gibt. She gives it to God. Und sie gibt es Gott hin. And he recycles it. Und er tut es erneuern. He uses it for what he wants. Maybe it's just to reach one person. Er verwendet es zu dem Zweck, den er vorhat. Und wenn es nur dazu geht, eine Person zu retten. You know, Jesus said, this world is full of sorrow and pain. Jesus sagte, diese Welt ist voll von Leid und von Schmerz. Because of the curse. Wegen dem Fluch. We are going to have to live our whole life with sorrow and pain. Werden wir unser ganzes Leben mit Leid und auch mit Schmerz leben müssen. It's normal. Das ist etwas Normales. It is normal to be suffering. Es ist normal, leiden zu müssen. I want to tell you about a guy in the Bible who went through a lot of suffering. Ich möchte euch erzählen von einem Mann in der Bibel, der durch viele, viele Leiden gegangen ist. From 2 Corinthians 11. 2. Korinther Kapitel 11. This guy went through it all. Er ist durch all diese Dinge durchgegangen. 2 Corinthians 11, 23 through 28. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 23 bis 28. This is Paul speaking here. Und hier spricht der Paulus. I have worked much harder. Ich habe härter gearbeitet als ihr alle. Been in prison more frequently. Und ich war häufiger im Gefängnis. Been flogged more severely. Ich bin härter ausgepeitscht worden. Been exposed to death again and again. War dem Tod ausgesetzt, wieder und wieder. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus one. 5 Mal habe ich von den Juden die 40 Peitschen Hiebe erfahren müssen, weniger einen. 3 times I was beaten with rods. 3 Mal wurde ich geschlagen mit Stöcken. Once I was stoned. 1 Mal wurde ich gesteinigt. 3 times I was shipwrecked. 3 Mal erlitt ich Schiffbruch. I spent a night and day in the open sea. Ich verbrachte eine ganze Nacht und einen Tag in der offenen See. I've been constantly on the move. Ich bin immer in Bewegung. I've been in danger from rivers, in danger from bandits. In Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räuberbanden. In danger from my own countrymen, in danger from the Gentiles. In Gefahr von meinen eigenen Landsleuten, in Gefahr von den Heiden. In danger in the city. In der Gefahr in der Stadt. In danger in the country. In Gefahr auf dem Land. In danger at sea. In Gefahr auf der See. And in danger of false brothers. Und in Gefahr von falschen Brüdern. Can you believe that? Könnt ihr das glauben? Do you think we're called to an easy life? Denkt, dass wir berufen sind zu einem leichten Leben? We're Christians. Wir sind Christen. We're not called to an easy life. Wir sind nicht berufen zu einem leichten Leben. We are called to a life of suffering. Wir sind berufen zu einem Leben des Leidens. And it's normal. Und das ist normal. You can either let that make you bitter. Entweder wirst du dadurch bitter und du lässt es zu. Or you can let it make you better. Oder es kann dich statt bitter besser machen. Needing him, ihn zu brauchen, is the key to knowing him. Ist der Schlüssel dazu, ihn wirklich kennenzulernen. Needing him is the key to knowing him. Do you believe that this morning? Ihn zu brauchen ist der Schlüssel dazu, ihn wirklich kennenzulernen. Suffering helps us to endure, you know? It gives us more patience. It helps us Leiden to endure. Hilft uns, dass wir einfach durchhalten, dass wir mehr Geduld darin haben. That's why all you guys who support the Austrian national team are such deep people. Darum sind all die Leute, die das österreichische Nationalteam unterstützen, wirklich Leute mit Tiefgang. Sorry for you guys, I didn't make it to the World Cup. Tut mir leid für die Leute, die es nicht geschafft haben, zum Weltcup zu kommen. but suffer with them. Also, leidet mit ihnen. Okay, I'm just joking. Anyways, who would say pain and suffering causes us to lose hope? Is that a fair statement? Würde sagen, dass Leid und Schmerz uns irgendwo dahin bringt, dass wir die Hoffnung verlieren. It's natural, right? Pain and suffering. Natürlich, ist doch natürlich. You lose hope. Du verlierst die Hoffnung darin. My mom said to me first thing on the phone, I have no hope. Das erste, was meine Mutter sagte, war in dem Moment, als ich sie anrief, ich habe keine Hoffnung. What she was asking me is, give me hope. Worum sie bat war, gib mir bitte Hoffnung. But I can't give it to her. Aber ich kann es ihr nicht geben. But I directed her to where she can get hope. Aber ich habe ihr darauf hingewiesen, zu dem, der ihr Hoffnung gibt. Let's see what the Bible says about suffering and hope. Schau mal, was die Bibel sagt über Leiden und Hoffnung. Romans 5, Römer 5, verse 4. Vers 4. Verse 3, sorry. Vers 3 beginnen wir. We can rejoice too. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch. We can rejoice. Wir können uns rühmen, wir können uns freuen. When we run into problems and trials. Wenn wir hineinlaufen oder hineinrennen in Probleme und Versuchungen. For we know what they help us. Denn wir wissen, worin sie uns helfen. They help us develop endurance. Sie helfen uns, dass wir Ausharren entwickeln. And endurance and develop strength. Und dieses Ausharren bringt uns hin zur Stärke. Strength of character. Sie bringt eine Stärke des Charakters. And character strengthens our confident hope of salvation. Und dieser Charakter bringt uns eine zuversichtliche Hoffnung unserer Errettung. So, natural humanistic way of feeling when you're suffering is no hope. Wenn man das natürlich denkt, so humanistisch, so menschlich, dann ist da keine Hoffnung. But what does God say? Aber was sagt Gott? God says it gives you endurance. Gott sagt, da gibt es ein Durchhalten, was darin steht. Strengthens your character. Es stärkt deinen Charakter. And gives you confident hope of salvation. Und wir erlangen eine zuversichtliche Hoffnung auf die Errettung. So it's the opposite. We get hope. Das ist genau das Gegenteil. Wir erhalten Hoffnung in unserem Leid. Suffering is good for us because we trust and draw near to God. Leiden ist gut für uns, denn wir kommen zu Vertrauen und wir nahen uns Gott. When we are suffering, we don't know what to do. We're insecure. Wenn wir leiden, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Irgendwie sind wir im ersten Moment verunsichert. Our soul opens to God, you know. Aber unsere Seele, sie öffnet sich gegenüber Gott. Just like a baby who doesn't take care of themselves. If they're without their mother, they're lost. Wie ein Baby, was sich nicht um sich selbst kümmern kann, oder die Mutter, wäre es verloren. When we're suffering, we have that feeling, and we just turn to God and we draw near to Him. We open our soul. We say, "Come and help." Wenn wir leiden, dann ist es, dass wir uns Gott zuwenden und wir öffnen unsere Seele und sagen, Gott, komm, hilf. We try and run our whole lives from suffering. Wir versuchen, das unser ganzes Leben vor dem Leiden wegzulaufen. We try and get away from it. We try and live as comfortable as possible. Wir versuchen, davon wegzulaufen und so angenehm zu leben, wie nur möglich. But needing Him is knowing Him. Aber ihn zu kennen, bedeutet es, ihn zu brauchen, bedeutet ihn auch zu kennen. So why do we run from it? Also warum laufen wir von ihm weg? It's like the same thing I used to wrestle in school. Das ist das Gleiche, womit ich da irgendwo gerungen habe während der Schulzeit. And you know, we'd be doing push-ups. Also man macht also die Liegestütze. And my coach would say, you better do those right. Und dann sagt mein Trainer, hey, mach die besser richtig. Because if you don't, wenn du es nicht machst, what? You're was. Cheating yourself. Du betrügst dich selbst. It's the same. Don't run from suffering. Das ist genau das Gleiche. Lauf vor dem Leiden nicht weg. You're cheating yourself. Du betrügst dich nur selbst dabei. God, in closing. Wenn ich jetzt zum Abschluss komme. God recycles suffering to teach us to trust Him. Gott tut unser Leiden praktisch recyclieren, um uns zu lehren etwas über das Leid. If you're in that situation, wenn du in der Situation bist, I want to ask you a question. Möchte ich dir eine Frage stellen. Can you trust God like that? Kannst du in dieser Situation Gott vertrauen? Can you? Is it even possible for you? Ist das möglich für dich? Can you forget this physical body in this world and say, I trust completely in you? Kannst du einfach diesen physischen Leib und die Situation, die Welt einfach vergessen und sagen, Gott, ich vertraue dir. Because I'll tell you, it's much harder than it sounds. Und ich sage dir, es ist. It's much harder than it sounds. Viel härter, als es klingt. I was angry at God, you know. Ich war zornig über Gott. I said, how dare you, you know, take my mom now. Wie kannst du es wagen, meine Mutter nehmen zu wollen? But it's His will, you know. aber es ist sein Wille. We have to trust him. Wir müssen ihm vertrauen. Jesus also suffered. Jesus hat auch gelitten. In the Garden of Gethsemane. Im Garten Gethsemane. Do you remember that prayer he prayed? Erinnert ihr euch an das Gebet, was er da gebetet hatte? Father, take the pain away. Vater, nimm dieses Leiden weg. But do you remember the second part? Aber wisst ihr den zweiten Teil, den er da ausrief? Thy will be done. Aber nicht so wie ich will, sondern dein Wille geschehe, Vater. And the next part says, three different times I begged the Lord to take it away, take the pain away. Dreimal bat ich den Herrn, nimm dieses Leiden weg, nimm diesen Schmerz weg. And each time he said, aber jedes Mal sagte er mir, my grace is all you need. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. We only need to trust him. Wir müssen ihm nur vertrauen. And know that his grace is all we need. Denn seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, lieber Vater, we love you so much. Wir lieben dich so sehr. We trust you. Wir vertrauen dir. If we're in suffering today, Father, we want to bring it before you. Wenn wir da Leiden erleben, vielleicht heutzutage, wir bringen es vor dir. We want it to make us not bitter, but better. Wir wollen, dass es uns nicht bitter macht, sondern besser. We know that needing you is knowing you. Wir wissen, dass dich zu brauchen bedeutet, dich wirklich zu kennen, ganz tief. And if you don't know him this morning, aber wenn du vielleicht hier bist und ihn nicht kennst, and you want to get to know him, ihn aber kennenlernen möchtest, and you want his redemption for your life, und du seine Erlösung haben möchtest für dein Leben, you want him to guide you every step, dass er dich leitet, jeden Schritt deines Lebens, say this prayer with me. Dann bete dieses Gebet. Father, Vater, forgive me. Vergib mir. Fill me. Fülle mich. Walk with me. Wandel mit mir. Talk with me. Sprich zu mir. Please come into my life. Bitte komm in mein Leben. Save me. Errette mich. And you will be saved. Und im selben Moment wirst du errettet sein. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen.